Kundgabe 5097. Empfangen durch Bertha Dodder am 31.03.1951. Gerechtigkeit Gottes. Langmut. Barmherzigkeit. Ich bin ein Gott der Gerechtigkeit und doch überaus langmütig und barmherzig. Ich verziehe noch immer, bevor ich das angedrohte Gericht wahrmache, weil ich allen Menschen noch Gelegenheit geben will, ihr Unrecht zu erkennen, es zu bereuen und wieder gut zu machen, damit meiner Gerechtigkeit Genüge getan wird und ich meinen Geschöpfen nur meine Liebe zuwenden kann. Doch einmal tritt meine Langmut und Barmherzigkeit zurück, und dann halte ich unwiderruflich Gericht, um abzugelten das Gute und das Böse. Und dann lasse ich meiner Gerechtigkeit freien Lauf und belohne oder strafe einen jeden nach Verdienst und Tat. Einmal ist der Tag der Vergeltung, ansonsten ich nicht der wäre, der ich bin. Denn ungestraft sündigen kann kein Mensch auf Erden, wie aber auch alles Gutsein den Lohn findet, weil ich meine Geschöpfe liebe. Die Liebe schaltet also meine Gerechtigkeit nicht aus, und es ist auch das letzte Gericht auf dieser Erde ein Akt der Barmherzigkeit, weil ein völliges Versinken in die Tiefe aufgehalten wird, wenngleich das Wesen bedacht wird so, dass es einmal die Höhe erreichen kann, zwecks derer, die Menschen auf Erden sind. Meine Gerechtigkeit muss triumphieren, ansonsten ich mich zum Wirken wieder das Rechte bekennen und also das Böse gutheißen würde oder es ohne Strafe lassen müsste. Meine Gerechtigkeit wird so oft angezweifelt, so meine Langmut und Barmherzigkeit nicht sofort über die Menschen verhängt, was aber einmal kommen muss und wird. Denn meiner Gerechtigkeit muss Genüge getan werden, und darum verschiebe ich immer und immer wieder den Tag, der den Ausgleich bringen soll. Meine Langmut und Barmherzigkeit soll erkannt werden von den Menschen, die nach meiner Gerechtigkeit schreien. Sie sollen um meine Liebe wissen, die erretten möchte, das in größter Gefahr befindliche Geistige und die darum oft verkannt wird. Doch so der letzte Tag gekommen ist, tritt meine Liebe zurück und lässet der Gerechtigkeit den Vorrang. Und es wird kommen, wie ich es verkündet habe. Jede Sünde wird ihre Strafe finden und jedes gute Werk seinen Lohn. Und meine Gerechtigkeit wird offenbar werden. Amen.